Ja klar, ich bin bereits ein King. Doch das ist nicht, wovon ich sing. Nein, denn mir fehlen die Worte. Du bist noch schöner als im Traum. Und ich begreife leider kaum, warum ich die Träume erhorte. Denn schlechtes sind seit diesem Tag. Ich nur noch an dich denken mag. Da standst du hinter dieser Tür. Und ich weiß nicht, was los ist. Wenn ich die Worte fassen könnte, hätte ich dir schon längst gesagt, dass die Hauptrolle meines Lebens vergeben ist seit diesem Tag. Wenn ich die Worte fassen könnte, such dich nicht nach einem Reim. Doch so sehr ich's auch versuche, fällt doch Ramona mir leider nicht sein. Ramona, vor dir bin ich nur ein Narr. Ich fühl mich einfach sonderbar. Gib keine Chance, dich zu wehren. Ich kämpfe Degen und Florett. Wie viel mancher Story steckt, wenn man das weiß zu erzählen. Mit dir würd ich nach Mordor gehen, würd 7 Jahre Tibet sehen. Dann werden die Träume endlich wahr. Bin dein persönlicher Kinofilmstar. Wenn ich die Worte fassen könnte, hätte ich dir schon längst gesagt, dass die Hauptrolle meines Lebens vergeben ist seit diesem Tag. Wenn ich die Worte fassen könnte, such ich nicht nach einem Rein. Doch so sehr ich's auch versuche, fällt doch Ramona mir leider nicht sein. Magst du schon Jet, dann tu ich's auch. Ich mag Zuschauen mir zum Brauch. Ich fliege übers Kuckucksnest. Ramona, wenn du mich nur lässt. Wenn ich die Worte fassen könnte, hätte ich dir schon längst gesagt, dass die Hauptrolle meines Lebens vergeben ist seit diesem Tag. Wenn ich die Worte fassen könnte, such ich nicht nach einem Rein. Doch so sehr ich's auch versuche, fällt doch Ramona mir leider nicht sein. Fällt doch Ramona mir leider nicht sein. Ramona mir leider nicht sein.